im Universum. Ich fühle es ganz deutlich. Wer ist da? Warum bist du für mich unerreichbar? Hey, du! Es ist so einsam in diesem Universum. Hör doch mal. Eine Stimme. Wer bist du? Mir war, als würde ich eine Stimme. Ja, ich bin die Stimme. Bist du das andere Bewusstsein? Was meinst du damit? Ich suche das andere Bewusstsein. Es gibt viele Bewusstseinsformen. Ich kenne nur ein Bewusstsein. Welches? Mein eigenes. Das genügt dir nicht? Nein. Es ist so eng. Ich stoße überall an Grenzen. Auf dem Balkon steckt der Junge. Markus, weißt du eigentlich, wie spät es ist? Wie? Was? Es ist nach Mitternacht. Das ist doch kein Grund, mich zu stören. Du musst ins Bett, Junge. Wegen so einer Lappalie habt ihr mir alles vermasselt. Markus, wie redest du mit uns? Ach, lass mich doch endlich allein. Josef, sag du mal was. Sei vernünftig, Markus. Es ist zu kalt hier draußen. Was suchst du überhaupt hier? Wenn ich das wüsste, brauchte ich nicht mehr zu suchen. Schluss jetzt. Du hast Schule und musst früh aufstehen. Ich gehe nicht zur Schule. Geschwänzt wird nicht. Du hast mich falsch verstanden, Josef. Ich gehe überhaupt nicht mehr zur Schule. Das ist mir ja ganz neu. Und warum, wenn ich fragen darf? Ich kann da nichts mehr lernen. Oh, ich wusste gar nicht, dass wir ein Genie in der Familie haben. Du weißt vieles nicht. Dann klär mich mal auf. Wie kommt es zum Beispiel, dass deine Lehrer noch gar nicht gemerkt haben, dass sie dir nichts mehr beibringen können? Weil sie dumm sind. Markus, werde bitte nicht anmaßend. Ich bin nicht anmaßend. Ich lerne eben schneller als die anderen. Ich habe es mir bisher nur nicht anmerken lassen. Aha. Und mit dieser Bescheidenheit ist es jetzt offensichtlich vorbei. Spar dir deinen Sarkasmus, Josef. Ich sehe schon, du verstehst nichts. Ihr habt noch nie etwas verstanden. Du hältst dich anscheinend für einen besonderen Menschen, Markus. Ist es das? Schlimmer. Manchmal frage ich mich, ob ich überhaupt ein Mensch bin. Was redest du denn da, Markus? Du bist ein ganz normaler Mensch und jetzt komm erst mal rein, sonst erkältest du dich noch hier draußen. Lass mich doch endlich in Ruhe. Was ist bloß mit dem Jungen los? Tu, was deine Mutter sagt, Markus, und geh schlafen. Über die Schule unterhalten wir uns noch, jetzt bin ich zu müde. Ich habe einen anstrengenden Tag hinter mir. Na gut, ihr könnt ja schlafen gehen, ich habe noch was zu tun. Hör mal, mein Junge, wenn du wirklich so intelligent bist, wie du glaubst, dann solltest du eigentlich wissen, dass du deinen Eltern zu gehorchen hast. Jedenfalls, solange du noch nicht volljährig bist. Ihr meine Eltern? Nein, ihr seid nicht meine Eltern, ihr nicht. Junge. So ein Quatsch. Ich höre mir das nicht mehr an. Komm, wir gehen rein. Er wird schon zur Besinnung kommen. Aber es ist doch so kalt. Komm. Bist du noch da? Hey, du. Ich suche dich. Markus! Markus! Wo steckt der Junge bloß? Was ist denn los? Markus ist verschwunden. Das kann doch gar nicht sein. Ich habe das ganze Haus nach ihm abgesucht. Wo steckt Karl Radat? Keine Ahnung. Ich habe ihn heute Morgen noch nicht gesehen. Oh, wenn man den Kerl mal braucht, ist er nicht da. Hoffentlich ist Markus nichts passiert. Beruhige dich, Maria. Ich benachrichtige die Wache am Haupttor. Hallo? Wer ist da? Ich sehe Sie nicht auf dem Monitor. Ach, Sie sind's, Herr Kumm. Ja, Sie sprechen mit Dr. Brechtl. Geben Sie Alarm, Herr Kumm. Mein Sohn Markus ist verschwunden. Nein, ich habe keine Ahnung. Ja, bitte halten Sie mich auf dem Laufenden. Ja, danke. Ich mache mir solche Sorgen. Na, weit kann er nicht sein. Aus dem Campus kommt er nicht ungesehen heraus. Und wenn er sich nun was angetan hat? Nun mal nicht gleich den Teufel an die Wand. Was hat er nur damit gemeint, dass wir nicht seine Eltern sind? Na, er wollte uns provozieren, das ist alles. Warum tut er das bloß? Und das ist eine ganz natürliche Entwicklung, Maria. Markus wird erwachsen, begreift das endlich mal. Aber er ist mir so fremd geworden. Wir haben überhaupt nichts Gemeinsames. Manchmal frage ich mich, ob Markus wirklich mein Sohn ist. So, nun fang du nicht auch noch damit an. Du hast den Jungen doch zur Welt gebracht, oder? Ja, schon, aber... Nichts aber. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Ich habe mir überlegt... Was hast du dir überlegt? Wenn man unser Kind nach der Entbindung im Krankenhaus vertauscht hätte. Wie kommst du denn auf den Blödsinn? Markus ist unser Junge, er ist nicht im Krankenhaus vertauscht worden. Aus Versehen vielleicht. Ja? Sie haben ihn gefunden. Oh. Wo? Tor 2, gut. Ja, ich schicke Karl im E-Wagen vorbei, um den Jungen zu holen. Haben Sie vielen Dank. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut, Markus. Einfach so von zu Hause abzuhauen. Du hättest es nur geschickter anstellen müssen. Also mich hätten die nicht wieder eingefangen. Wenn du mal wieder sowas vorhast, könnte ich dir ein paar Tipps geben. Hey, hörst du mir überhaupt zu? Erstens, Karl, ich bin nicht von zu Hause abgehauen, wie du das hinstellst. Ich wollte nur mal das Recht für mich in Anspruch nehmen, ein freier Mensch zu sein und zu gehen, wohin es mir gefällt, ohne vorher um Erlaubnis fragen zu müssen. Und zweitens willst du mir doch nicht etwa einreden, dass ausgerechnet du als mein Gefängniswärter mir helfen würdest, um unbemerkt aus dem Campus herauszukommen? Verdammt, nenn mich nicht immer dein Gefängniswärter. Ich bin der Leibwächter deines Vaters. Kapier das endlich mal. Offiziell, ich weiß. In der Praxis sieht das allerdings so aus, dass ich keinen Schritt tun kann, ohne dass du mir nicht auf den Fersen bist. Deine Eltern sind eben sehr um deine Sicherheit besorgt. Du solltest ihnen dankbar sein. Ich frage mich, was dahinter steckt. Dein Vater ist hier eine große Nummer im Raumfahrtzentrum. Rechte Hand der Direktorin, Geheimnisträger und ich so. Ich rede nicht von meinem Vater, ich spreche von mir. Du? Du nimmst dich viel zu wichtig. Verwöhnt bist du, das ist es. Wie lange bist du jetzt schon bei uns, Karl? 5 Jahre? 6. Egal. Begriffen hast du anscheinend nichts in der Zeit. Klugscheißer. Wie konnte das passieren, Herr Brechtel? Ganz einfach. Markus hat sich heimlich aus dem Stab gemacht. In seinem Alter muss man mit sowas rechnen, Frau Schöngau. Das darf sich auf gar keinen Fall wiederholen. Sorgen Sie dafür, dass sein Umfeld stimmt, dann hat er auch keinen Grund fortzulaufen. Wie soll ich das verstehen? Ich wollte damit sagen, dass Kinder aus intakten Familien kaum den Drang verspüren werden, von zu Hause auszureißen. Bei Jugendlichen ist das eine ganz normale Entwicklungsphase. Das hat weniger mit dem Elternhaus zu tun, als vielmehr mit der Umgebung, in der sie aufwachsen. Na schön. Dann geraten wir mit unserem Projekt jetzt offensichtlich in eine kritische Phase. Ich muss wohl nicht extra betonen, Herr Brechtel, welche Verantwortung damit auf Sie zukommt. Ich weiß, wie wichtig der Junge für uns ist. Wichtig ist gar kein Ausdruck. Das Schicksal der gesamten Menschheit hängt davon ab, ob es uns gelingt, die richtigen Informationen aus ihm herauszuholen. Uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Mit jedem Tag rückt der ökologische Kollaps ein Stück näher. Frau Schöngau, ich denke, Markus ist alt genug. Wir sollten ihn aufklären. Nein, er ist noch nicht so weit. Auch wenn die Zeit drängt, er könnte einen Schock erleiden. Ich habe Grund zu der Annahme, dass wir uns in dem Jungen bisher getäuscht haben. Wahrscheinlich ist er in seiner Entwicklung viel weiter, als wir dachten. Woraus schließen Sie das? Er ahnt bereits, dass es eine besondere Bewandtnis mit ihm hat. Und er ist weitaus intelligenter, als es bisher den Anschein hatte. Er weigert sich zum Beispiel plötzlich, noch weiter zur Schule zu gehen, weil er dort angeblich nichts mehr lernen kann. Interessant. Ja, wenn das wirklich stimmt, hätten wir endlich ein erstes Anzeichen dafür, dass es sich bei dem Jungen tatsächlich um ein außergewöhnliches Wesen handelt. Ich habe nie daran gezweifelt. Allerdings wird meine Aufgabe dadurch nicht leichter. Der Junge ist unglaublich kritisch. Er stellt alles in Frage und macht seine ganze Umwelt verrückt. Maria ist ihm schon nicht mehr gewachsen. Ich frage mich, wie das weitergehen soll. Behalten Sie ihn zu Hause. Lassen Sie ihn nicht an die Öffentlichkeit. Man darf auf keinen Fall auf ihn aufmerksam werden, verstehen Sie? Das könnte unsere gesamten Pläne durchkreuzen. Ich kann ihn doch nicht einsperren. Ja, das sollen Sie ja auch nicht. Andererseits, wir dürfen nicht die Kontrolle über ihn verlieren. Wir müssen ihn rund um die Uhr beobachten können, um uns Gewissheit über seine wahren Fähigkeiten zu verschaffen. Das wird nicht einfach sein. Ich werde Brigitte Mirau beauftragen. Sie ist eine psychologisch geschulte Pädagogin. Und Karl Radatz soll ein Fitnessprogramm aufstellen, Tennis oder irgendwas. Die Hauptsache, der Junge ist beschäftigt und tut was für seine Gesundheit. Die beiden verstehen sich doch? Es geht, aber darin liegt nicht das Problem. Sondern? Markus befindet sich augenblicklich in einem ziemlich labilen Zustand. Er ist unausgeglichen, innerlich zerrissen und unzufrieden mit sich selbst. Pater Moleno. Wie bitte? Eine Aufgabe für Pater Moleno. Er ist Religionsphilosoph und versteht sich auf das Seelenheil der Menschen. Er wird Markus im christlichen Glauben stärken und ihn mit den Werten unserer abendländischen Kultur vertraut machen. Sie werden sehen, nach einem Jahr ist der Junge wie umgewandelt. Hoffentlich entsagt er nicht der Welt und verschwindet im Kloster. Das müssen Sie natürlich verhindern. Wie weit werden Sie den Pater und Frau Mirau in das Geheimnis um den Jungen einweihen? Überhaupt nicht. Sie sollen denken, dass es sich bei Markus um einen neurotischen Wunderknaben handelt. Du. Hörst du mich? Bitte melde dich, ich muss mit dir reden. Bitte. Ich höre eine Stimme. Da bist du ja endlich. Wer ruft nach mir? Markus. Ich heiße Markus. Markus. Ja, und du? Wer bist du? Ich weiß nicht, wer ich bin. Aber sie nennen mich Nicole. Nicole. Aha. Sag mal, wo steckst du eigentlich? Ich lebe auf einem Planeten, den sie Erde nennen. Dann bist du also ein Mensch. Sie sagen, dass ich eine Menschin bin. Aber ich bin ganz anders. Und ich fühle mich nicht wie ein Mensch. Ich bin fremd auf der Erde. Und einsam. Da scheinen wir einiges gemeinsam zu haben. Ich kann auch nicht gerade behaupten, dass ich mich auf der Erde besonders wohl fühle. Warum, Markus? Ich weiß es nicht. Ich versuche schon lange, es herauszufinden. Sagst du es mir, wenn du es weißt? Versprochen. Es kann allerdings einige Zeit dauern. Was ist schon Zeit? Nicole? Hm? Ich möchte dich mal sehen. Das wäre schön. Aber wie? Mit wem hast du gerade gesprochen? Werde ich jetzt auch noch belauscht? Ich sorge mich um deine Sicherheit, Markus. Ich habe dich reden gehört und dachte, da wäre jemand in deinem Zimmer, der hier nichts zu suchen hat. Du siehst doch, hier ist niemand. Seit wann führst du Selbstgespräche? Vielleicht höre ich Stimmen. Sei nicht frech. Ich bin gekommen, um mich zu verabschieden. Ich möchte dich bitten, es deiner Mutter und den neuen Hauslehrern während meiner Abwesenheit nicht zu schwer zu machen. Und versuch nicht, wieder wegzulaufen. Solche Eskapaden könnten mir beruflich sehr schaden. Warum nimmst du mich nicht mit? Ich möchte raus aus dem Campus. Das ist mir alles zu eng hier. Ich ersticke. Verstehst du das nicht? Tut mir leid, Markus, aber das geht nicht. Du weißt, ich fliege nicht zu meinem Vergnügen nach Frankreich. Das hat berufliche Gründe. Für den nächsten Urlaub verspreche ich dir eine große Reise. In ein geschlossenes Feriencamp, wenn du das meinst. Sei nicht undankbar, Markus. Denk mal darüber nach, wie gut es dir hier im Campus geht. Und wie es dagegen in der Welt aussieht. Die Städte sind überbevölkert, die Müllentsorgung klappt nicht, das Trinkwasser ist knapp und überall herrschen Not und Elend. Die Menschen da draußen würden liebend gerne mit dir tauschen, glaub mir. Hol dir die Welt über das Fernsehen ins Haus, das ist angenehmer, als selber im Schmutz zu warten. Das ist zynisch. Abgesehen davon ist die verlogene Fernsehwelt mit ihren Banalitäten nun wirklich nicht das, wonach ich suche. Sondern? Es muss doch noch mehr geben. Ja, mehr als was? Als materielle Güter und ein angenehmes Leben zum Beispiel. Wir haben andere Sorgen. Da draußen kämpfen alle ums Überleben und alle hoffen auf ein Wunder. Vielleicht kannst du dieses Wunder vollbringen, Markus. Wie wär's? Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. So steht es geschrieben in der Heiligen Schrift. Und der Mensch schuf sich den Computer ihm zum Bilde? Zum Bilde des Menschen schuf er ihn. Ich weiß nicht, was du mit diesem Vergleich bezweckst, Markus. Auf jeden Fall finde ich ihn geschmacklos. Es ist eine Frage des Standpunkts, Pater Moleno. Ich bin eben der Auffassung, dass der Mensch ein programmiertes Wesen ist und insofern mehr Ähnlichkeit mit einem Computer hat als mit Gott. Ich verstehe, dass ihr jungen Leute fasziniert seid von den Errungenschaften aus Technik und Elektronik. Diese Faszination darf jedoch nicht ausarten in Menschenverachtung, Markus. Und du solltest dich schon gar nicht zur Religion erheben. Sonst begibst du dich in eine gefährliche Sackgasse. Mir scheint, dass die ganze Menschheit in einer Sackgasse steckt. Und bisher ist es noch keiner Religion gelungen, sie da wieder rauszuholen. Umso mehr verwundert es mich, dass offensichtlich niemand bereit oder in der Lage ist, daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Nämlich? Eine Religion kann so löblich sein, wie sie will. Sie ist so gut oder schlecht, wie sie gelebt wird. Was der Mensch sagt, ist eine Sache, was er tut, eine andere. Dazwischen liegen Welten. Oder ich will es mal so formulieren. Ich kann den Menschen nicht glauben, weil ich sehe, was sie tun. Das betrifft insbesondere all jene, die glauben, die Wahrheit für sich gepachtet zu haben. Denn was der Mensch glaubt, ist primär Wunschdenken. Mit der Wahrheit hat das wenig zu tun. Du verwechselst die Wirkung mit der Ursache. Wenn sich die Menschheit gegenwärtig in einer kritischen Phase befindet, dann nur deshalb, weil sie sich von Gott abgewandt hat und weil sie sich nicht mehr an seine Gebote hält. Deshalb müssen wir uns besinnen und Buße tun. Buße? Weshalb? Weil wir alle Sünder sind. Ich bin kein Sünder. Jedenfalls wüsste ich nicht, weshalb. Gott verzeihe dir deinen Hochmut, Markus. Es ist die Erbsünde, die in jedem Menschen steckt, auch in dir. Wieso bin ich verantwortlich für mein Erbteil? Was kann ich für meine genetische Struktur? Der Satan spricht aus dir. Da werden wir andere Wege beschreiten müssen. Ich kann nicht mehr. Was denn? Du machst schon schlapp? Wir sind noch nicht mal die halbe Distanz gelaufen. Mir reicht es. Aus dir wäre nie ein richtiger Kerl. Das ist für mich auch nicht unbedingt das Strebenswert. Null Bock, wa? Komm, stell dich nicht so an, wir laufen weiter. Nee. Ist der Kleine trotzig, ha? Spar dir deinen Sport, Karl. Ich habe noch andere Interessen, als nur durch die Gegend zu joggen. Und außerdem, so gut ist die Atemluft hier draußen nun auch nicht gerade. Okay, okay, du bist ein richtiger Sesselpupser. Aber ich sag dir, Markus, deine Intelligenz und das Bücherwissen nützen dir nichts, wenn du körperlich nicht fit bist. Dir fehlt Kondition, Junge, Kondition. Ein gesunder Geist braucht einen gesunden Körper. Das haben schon die alten Griechen gewusst. Irrtum, Karl. Ein gesunder Geist braucht keinen Körper. Der Körper engt den Geist nur ein. Er macht ihn abhängig und unbeweglich. Aber das wirst du nie verstehen. Es übersteigt deine Vorstellungskraft. Ein Spinner. Meine Mutter erwartet von mir, dass ich ein braver Sohn bin. Mein Vater erwartet, dass ich seiner Karriere nicht schade. Karl Radatz will einen Marathon-Champion und Pater Moleno einen Heiligen aus mir machen. Pater Moleno ist ein Dogmatiker. Er würde sogar versuchen, Gott zum Christentum zu bekehren, wenn das möglich wäre. Und jetzt frage ich mich natürlich, was Sie mit mir vorhaben, respektive was Sie von mir erwarten, Frau Mirau. Seltsam. Was ist seltsam? Die gleiche Frage wollte ich gerade an Sie richten, Herr Prechtl. Ich möchte wissen, was Sie von mir erwarten. Nichts. Das heißt, ich möchte nur mal so akzeptiert werden, wie ich bin und nicht, wie ich vielleicht sein sollte, sonst erwarte ich nichts. Und wie sind Sie? Genau diese Frage ist mein Problem. Aber Sie möchten gerne wissen, wer Sie sind. Na, natürlich. Es geht mir aber keineswegs nur um meine Identität. Mir fehlt... Irgendwie fehlt mir die Orientierung. Ich verstehe. Sie sind ein Grübler. Und Sie möchten wissen, was die Welt im Innersten zusammenhält. Ist das richtig? Na ja. Heutzutage müsste die Frage ja lauten, warum die Welt langsam auseinanderfällt. Die meisten Menschen tun allerdings so, als ob es keine offenen Fragen mehr gibt. Das wüssten sie schon alles. Daher stellen sie auch keine Fragen mehr an das Leben, sondern nur Forderungen. Es hat aber zu jeder Zeit auch kluge Köpfe gegeben, die mit ihren Gedanken die Menschen inspiriert haben. Ja, aber hat das die Menschheit weitergebracht? Nein. Sonst würde die Erde doch nicht kurz vor dem Kollaps stehen. Offen gestanden, Herr Prechtl. Sie überraschen mich. Sie sind in Ihren jungen Jahren viel weiter als die meisten Menschen. Was soll ich Ihnen da noch beibringen? Was reden Sie mich so förmlich an, Frau Mira? Sagen Sie einfach Markus zu mir. Was haben Sie eigentlich vor, Pater Moleno? Psst! Da will mir mal einer sagen, was dieser Mummenschanz hier zu bedeuten hat. Still, Markus! Bekennen, Markus, bei Gott, dem Allmächtigen, bei der seligen, allzeit reinen Jungfrau Maria, bei dem heiligen Erzengel Michael, bei dem heiligen Johannes, dem Täufer, bei den heiligen Aposteln Petrus und Paulus und bei allen Heiligen, dass du gesündigt hast in Gedanken, Worten und Werken durch deine Schuld, durch deine Schuld, durch deine übergroße Schuld. Quatsch! Ich bekenne mich unschuldig. Markus! Aber erbarmen, o Herr, mit diesem Unwürdigen. denn er ist besessen von den Mächten der Finsternis. Ich mach diesen Unsinn nicht mehr mit. Du bleibst. Knie nieder, Markus. Warum? Du sollst dich hinknien. Es geschieht doch nur zu deinem Besten, Markus. Lass mich los, Karl. Den Kopf nach unten. Aua, du tust mir weh. Heiliger Erzengel Michael, verteidige uns im Kampfe gegen die Nachstellungen des Teufels, sei unser Schutz. Fürst der himmlischen Heerscharen, stoße den Satan und die anderen bösen Geister, die der Welt umhergehen, um die Seelen zu verderben, durch die Kraft Gottes in die Hölle. Amen. Amen. Das ist doch Schwachsinn. Lass mich gehen. Bitte, versteh doch, Markus. Es geht um deine Seele. Du kommst hier nicht raus, bevor wir dir nicht den Satan ausgetrieben haben. Reinige, o Herr, sein Herz und seine Lippen. Allmächtiger Gott, wie du die Lippen des Propheten Isaias mit glühendem Steine gereinigt hast, reinige auch Markus in deinem gnädigen Erbarmen. Durch Christus unseren Herrn. Amen. Amen. Ihr seid wahnsinnig. Wahnsinnig seid ihr. Maria, was zum Teufel hast du dir dabei gedacht, den Jungen exorzieren zu lassen? Pater Molino. Ach, Pater Molino, Pater Molino. Ist dir klar, was ihr angerichtet habt? Markus ist völlig verstört und kaum noch ansprechbar. Ich hab's doch nur gut gemeint, weil ich keinen anderen Ausweg mehr gesehen habe. Ausweg? Woraus? Verstehst du denn nicht? Markus ist besessen. Er hat Gott geleugnet und lästerliche Reden gehalten. Und dann die Stimmen, die er immer hört, das ist doch nicht normal. Unsinn. Ich gebe zu, Markus ist ein schwieriger Junge und ziemlich aufsässig. Aber ach, du hast ja keine Ahnung, worum es überhaupt geht. Und warum klärst du mich da nicht auf? Ja, das muss ich jetzt wohl, damit nicht noch Schlimmeres passiert. Maria, du erinnerst dich, dass ich als junger Wissenschaftler an einem Flug im europäischen Raumgleiter Hermes teilgenommen habe. Mhm. Und was ich dir jetzt erzähle, unterliegt strengster Geheimhaltung. Du darfst niemandem auch nur ein Sterbenswörtchen davon erzählen. Niemandem, hörst du? Du weißt doch, dass du dich auf meine Verschwiegenheit verlassen kannst. Gut. Bei diesem Flug durch das Weltall, da hatten wir das unwahrscheinliche Glück, auf eine unbemannte Raumsonde aus einer fernen Galaxis zu stoßen. Es ist uns damals gelungen, die Raumsonde einzufangen und sicher auf die Erde zu bringen. Und was hat das mit Markus zu tun? Wart es ab. Diese Raumsonde war mehrere Millionen Jahre unterwegs. Und sie hatte Informationen über eine fremde Zivilisation an Bord. Eine Zivilisation, die es vielleicht schon gar nicht mehr gibt. Ist dir klar, was das bedeutet? Nein. Sag mir erst, was das für Informationen waren. Ja, das ist das Problem. Wir wissen es nicht. Das heißt, naja, wir können nichts mit ihnen anfangen. Und unsere ganze Hoffnung richtet sich jetzt auf Markus. Markus? Wieso? Ja, Markus ist der Schlüssel zu den Informationen. In der Raumsonde befanden sich nämlich mehrere befruchtete Eizellen, die man auf geniale Weise unbegrenzt haltbar gemacht hatte. Für jede dieser Eizellen existierte ein Diagramm der genetischen Struktur und eine leicht verständliche Darstellung, wie diese genetische Struktur eventuell an die lokalen Bedingungen einer fernen Welt anzupassen wäre. Ja, die haben wirklich an alles gedacht. Verstehst du? Nein. Pass auf, das ist ganz einfach. So vielfältig das Leben allein auf dieser Erde ist, umso vielfältiger ist das Leben im gesamten Kosmos. Es wäre daher töricht, davon auszugehen, dass man in einer anderen Welt die gleichen oder ähnliche Lebensformen antreffen würde wie auf dem Heimatplaneten. Ja, das haben die Wesen, bevor sie die Raumsonde mit den befruchteten Eizellen auf die Reise geschickt haben, natürlich auch gewusst. Und deshalb haben sie die Schlüssel der genetischen Codes gleich mitgeliefert. Ja, um intelligente Wesen in einer anderen Welt in die Lage zu versetzen, die genetische Struktur der Eizellen den örtlichen Lebensformen entsprechend abzuändern oder zu ergänzen. Hast du das soweit verstanden? Ich glaube schon. Mir ist aber immer noch nicht klar, was Markus... Gleich. Wir sind damals, richtigerweise, davon ausgegangen, dass es sich bei den befruchteten Eizellen aus der fernen Galaxis um intelligentes Leben handeln musste. Und deshalb haben unsere Gentechniker anhand der Anleitung versucht, die Eizellen so zu präparieren, dass sie sich zu, sagen wir mal, menschlicher Form entwickeln konnten. Sonst haben sie nichts verändert. Irgendwie unheimlich. Was ist daraus geworden? Tja, das Experiment ist nur einmal geglückt. Etwa Markus? Ja. Das kann nicht sein. Sag, dass es nicht wahr ist! Doch, Maria. Deine künstliche Befruchtung war damals nur vorgetäuscht. Markus hat recht. Wir sind nicht seine Eltern. Seine wahren Eltern haben vor Millionen von Jahren gelebt. Die Geheimhaltung, verstehst du? Ihr habt mich als Leihmutter missbraucht. So darfst du das nicht sehen, Maria. Was bist du eigentlich für ein Mensch? Andere Frauen wären sicher stolz. Ich habe den Satan im Leib gehabt. Maria, sei vernünftig. Heilige Mutter Gottes, steh mir bei. Wir müssen an den Jungen denken. Wir haben eine Verantwortung übernommen. Markus ist nicht mein Sohn. Bitte beruhige dich. Bitte. Es geht um Wichtigeres. Ihr seid beide des Teufels, du und Markus. Wie geht es Ihrer Frau, Herr Brechtel? Ihr Zustand hat sich stabilisiert. Ich hoffe, dass sie das Sanatorium in ein paar Tagen verlassen kann. Oh, da würde ich an Ihrer Stelle nicht so sicher sein. Wir dürfen kein Risiko eingehen. Ihre Frau könnte mit ihrem leichtfertigen Gerede unser Projekt gefährden. Was meinen Sie? Sie wollen, dass meine Frau in der Anstalt bleibt? Es ist Ihre Schuld, Herr Brechtel. Warum mussten Sie Ihrer Frau auch die Wahrheit sagen? Sie haben ihr keinen Gefallen damit getan. Ich konnte einfach nicht anders nach dieser hässlichen Exorzismusgeschichte. Und die haben Sie ja wohl zu verantworten. Pater Molino war schließlich Ihre Idee. Gut, ich gebe zu, ich habe mich in dem Mann geirrt. Er wirkte auf mich immer sehr liberal und souverän. Lassen wir das. Wie geht es Markus? Er hatte einen Schock und ist immer noch sehr depressiv. Frau Mira kümmert sich um ihn. Verstehen sich die beiden? Offensichtlich. Aber wann ziehen Sie endlich Karl Radatz ab? Der Mann ist untragbar geworden. Ich halte es für unverantwortlich, ihn länger in unserem Hause zu lassen. Das wird nicht ganz einfach sein. Ich werde tun, was sich machen lässt. Es wird allerdings eine Weile dauern, bis ich einen adäquaten Ersatz für ihn gefunden habe. Nur, wir können innerhalb des Campus sehr gut ohne Bewacher auskommen. Ausgeschlossen. Das kann ich nicht verantworten. Für Markus ist es eine Zumutung, den Kerl in seiner Nähe zu haben. Gerade jetzt in seinem Zustand. Ich sehe nur eine Möglichkeit, um den Jungen aus seiner Lethargie herauszuholen. Wir sollten ihn endlich mit den Gegenständen aus der Raumsonde vertraut machen und beobachten, wie er darauf reagiert. Ohne ihn vorher aufzuklären? Das können wir später nachholen, falls es dann noch erforderlich sein sollte. Sie meinen, er könnte von selber auf seine Herkunft kommen? Ich schließe diese Möglichkeit jedenfalls nicht aus. Wahrscheinlich steckt mehr in dem Jungen, als wir vermuten. Einverstanden. Ich werde alles arrangieren. Da fällt mir ein, kennen Sie eine Nicole? Nicole? Ja, Nicole. Müsste ich sie kennen? Vielleicht. Was ist mit dieser Nicole? Keine Ahnung. Ich hatte gehofft, von Ihnen etwas über sie zu erfahren. Ich kenne keine Nicole. Die Welt, in der ich lebe, ist ein Gefängnis. Alles Tun erscheint mir sinnlos. Und alles Denken führt zu nichts. Dennoch habe ich diese rastlosen Gedanken, die mich ständig beschäftigen. Warum, Markus, muss ich immer denken? Weil es unsere Natur ist. Allein durch unser Denken können wir die Ketten sprengen, mit denen wir an diese Erde gefesselt sind. Nur im Denken sind wir frei, Nicole, sonst nicht. Aber das Denken lindert nicht die quälende Sehnsucht nach Harmonie. Kennst du diese Sehnsucht, Markus? Oh ja, Nicole. Die Sehnsucht ist deshalb so stark, weil es in dieser Welt keine Harmonie gibt. Nicht einmal Solidarität gibt es unter den Menschen. Sie sind unfähig, sich zu einer Schicksalsgemeinschaft zusammenzuschließen. Auf diesem Planeten herrscht noch kosmische Steinzeit. Wir sind uns ähnlich, Markus. Ob wir beide verwandte Wesen sind? Nicole, wir müssen uns treffen, unbedingt. Bitte verrate mir, wo ich dich finden kann. Sie sagen, das Land heißt Frankreich. Nicole? Nicole, warum antwortest du nicht mehr? Herein! Störe ich? Ja, das heißt nein jetzt nicht mehr. Sie können reinkommen. Ich wollte sehen, wie es dir geht. Na ja. Das klingt nicht gerade enthusiastisch. Haben Sie etwas anderes erwartet? Das ist alles so hoffnungslos. Sag das nicht, Markus. Hast du mal wieder Kontakt zu Nicole gehabt? Ja, gerade eben. Aber die telepathische Verbindung ist plötzlich abgebrochen. Ausgerechnet in dem Augenblick, als sie mir ihre Adresse mitteilen wollte. Markus, bist du ganz sicher, dass Nicole wirklich lebt und kein Produkt deiner Fantasie ist? Absolut. Dann werde ich dir helfen, sie zu finden. Hi, Markus, raus aus der Bude, jetzt wird trainiert. Oh. Also wissen Sie, Herr Radatz. Halten Sie sich da raus, Frau Mirau. Sie machen Ihren Job und ich mache meinen, ja? Komm auf die Füße, Markus. Ich trainiere nicht. Natürlich trainierst du. Ich werde dir das Boxen beibringen, damit du dich im Leben richtig durchboxen kannst. Das fehlt dir nämlich, die Kraft, dich durchzuboxen. Los, steh schon auf. Hey. Siehst du meine Beinarbeit? Tänzeln, Junge, tänzeln. Und jetzt links, rechts, links, rechts, links, rechts. Kerl, wenn ich gewollt hätte, wärst du schon dreimal K.O. Komm, schlag zu, versuch mal, meine Deckung zu knacken. Bitte, Karl, reiß hier keine Schau ab. Hau ab, lass uns allein. Hast Angst, dass du ein paar auf die Schnauze kriegst, wa? Haben Sie nicht gehört, was Markus gesagt hat? Sie sollen gehen. Ach, reden Sie nicht, der Junge braucht Abhärtung. Der ganze theoretische Bücherkram verwirrt ihm nur den Kopf. Das Leben ist ein Dschungel, da muss man kämpfen. Im Notfall helfen da keine Bücher, sondern nur die Fäuste. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe ein Überlebenstraining mitgemacht. Oh. Hier, fühlen Sie mal meine Muskeln. Herr Radatz, haben Sie getrunken? Markus? Markus? Er ist nicht ansprechbar. Er ist in Trance. Sicher kommt das von den fremden Duftstoffen. Es muss die Musik sein. Ich glaube, es ist die Musik. Jedenfalls hat es auf uns keine Wirkung. Ja, uns fehlt die Beziehung zu diesen Dingen. Ja. Da. Sehen Sie mal. Er nimmt den Stein, den wir aus der Kapsel geborgen haben. Unfassbar. Der Stein ist über einen Zentner schwer und er hält ihn in der Hand wie einen Kieselstein. Mal sehen, was geschieht, wenn die Musik aufhört. Was? Was ist? Du hast gerade den Stein fallen lassen. Ach, der Stein, ach ja. Er ist mir zu schwer geworden. Ja, und vorher, als die Musik spielte? Und da war er federleicht. Ich habe ihn kaum gespürt. Interessant. Was für eine Bewandtnis hat es mit diesem Stein, Markus? Erklär uns das. Worte können das nicht ausdrücken. Intuitives Verstehen bedarf keine Worte. Und was sagt dir die Intuition noch? Der Stein, die Musik und der Duftstoff stammen aus meiner Heimat. Sie waren in der Raumkapsel. Durch sie habe ich alle Informationen erhalten, nach denen ich immer gesucht habe. Du sagst das mit einer erstaunlichen Selbstverständlichkeit. Ich habe schon lange geahnt, dass ich nicht von dieser Welt bin. Mir fehlten nur die Beweise. Markus, was weißt du von der anderen Welt? Wie sieht es dort aus? Ich muss euch enttäuschen, der Planet, von dem ich stamme, ist unbewohnt. Die Zivilisation existiert nicht mehr. Warum? Hat es eine Katastrophe gegeben? Nein, keine Katastrophe. Die Bewohner haben sich nicht mehr fortgepflanzt und sind ausgestorben. Vielleicht eine Erbkrankheit oder eine Seuche? Nein. Ja, die Erhaltung der Art ist ein Naturgesetz. Keine Gattung stirbt ohne ersichtlichen Grund aus. Schon gar nicht intelligentes Leben, das entwicklungsfähig ist. Und intelligent waren deine Leute doch, oder? Eben weil meine Leute intelligent und entwicklungsfähig waren, sind sie ausgestorben. Das heißt aber nicht, dass sie aus dem Kosmos verschwunden sind. Sie haben eine höhere Lebensform angenommen. Ach, demnach ist eure Zivilisation nicht ausgestorben, sondern mutiert. Ihr Dasein hat sich auf eine höhere Ebene verlagert. Wie soll man das verstehen? Höhere Lebensformen haben sich von der Materie gelöst und bilden kollektive Bewusstseinswelten. Es gibt viele solcher Bewusstseinswelten. Sie sind nicht mehr an den Raum gebunden, wohl aber an die Zeit. Denn auch sie sind vergänglich, wie alles in diesem Universum. Völlig absurd. Moment. Markus, was muss eine Zivilisation denn tun, um sich in eine kollektive Bewusstseinswelt zu verwandeln? Das entscheidet die Evolution. Ich bin müde. Kann ich jetzt gehen? Ist gut, Markus. Ja, geht. Wir sehen uns später. Nun, Frau Schöngau, ich denke, wir können mit dem Ergebnis des Experiments zufrieden sein. Ja und nein. Erstaunlich ist auf jeden Fall die Fähigkeit des Jungen, einen zentnerschweren Stein wie einen Kieselstein in der Hand zu halten, wenn auch nur in Trance. Hier sehe ich einen ganz wichtigen Ansatzpunkt für unsere weitere Forschungsarbeit. Skeptisch bin ich allerdings, was seine angebliche Intuition anbetrifft und die Fähigkeit, aus Musik und Gerüchen Informationen zu beziehen. Niemand hat Markus verraten, woher der Stein, die Musik und die Duftstoffe stammen. Trotzdem weiß er es jetzt. Wirklich niemand? Wir werden der Sache auf den Grund gehen. Bevor eine eventuelle Manipulation nicht völlig auszuschließen ist, bleibe ich skeptisch. Wenig befriedigend ist auch, was Markus uns aus seiner Welt berichtet hat. Das Ganze erscheint mir doch ziemlich konfus. Ja, und ich glaube, wir müssen Markus Zeit lassen. Immerhin bedeuten die neuen Erkenntnisse, die er heute gewonnen hat, auch für ihn einen ziemlichen Einbruch in sein bisheriges Leben. Selbst wenn er einiges schon geahnt haben sollte, er muss das doch alles erst verkraften. Natürlich. Ich hoffe nur, dass seine Informationen dann ergiebiger werden. Markus, worüber hast du dich geärgert? Ach, alle laufen sie herum wie kleine Herrgötter, die meinen, sie hätten die Welt erfunden. Sie sind so sehr mit anthropozentrischen Vorurteilen behaftet, dass sie sich für die Krone der Schöpfung oder noch schlimmer, für die Krone der Evolution halten. Als ob die Evolution ausgerechnet in diesem Jahrhundert zum Stillstand gekommen wäre und es keine Weiterentwicklung mehr gibt. Nun gut, die Menschen sind unvollkommen. Aber deine Zivilisation hat doch sicher auch einmal ganz unten angefangen und eine schmerzhafte Entwicklung durchgemacht, oder nicht? Natürlich hat sie das. Na also, gib der Menschheit Zeit zur Reife. Eines Tages wird sie auch deinen hohen Ansprüchen genügen. Ich stelle keine Ansprüche, die Menschen tun es. Anstatt die Realitäten zu akzeptieren, erwarten sie, dass sich der Kosmos und die Evolution ihren Vorstellungen anpasst. Traumvorstellungen und Wunschdenken bestimmt das Leben der Menschen und nicht die Realität. Und was ist die Realität? Für den Menschen ist das Universum nur zu begreifen als ein Prozess, der wie ein Computerprogramm abläuft. Aber das gesamte Universum ist einem ständigen Wandel unterworfen. Nichts ist statisch, alles ist im Fluss. Neue Welten entstehen und alte vergehen. Auf diese Weise bilden sich immer neue Varianten, so lange, bis alle großen und kleinen Varianten einmal durchgespielt und sämtliche Möglichkeiten erschöpft sind. Was hat das mit den vielen Varianten für einen Sinn? Die verschiedenen Varianten entstehen aus der Suche nach Harmonie. Doch absolute Harmonie kann es nicht geben, solange das Universum existiert. Denn das Universum offenbart sich aus den Gegensätzen. Es unterliegt der Relativität. Erst wenn die Gegensätze verschwinden, kann ein Zustand von absoluter Harmonie einkehren. Die Menschheit ist nur eine winzige Variante in diesem kosmischen Spiel. Eine unter unzähligen. Und es spricht einiges dafür, dass die Menschheit kosmisch gesehen sogar eine relativ unbedeutende Variante ist. Wir brauchen ein neues Bewusstsein. Ich habe einen Plan. Karl! Was machen Sie denn hier, Herr Radatz? Belauschen Sie uns? Dazu bin ich zu besoffen, Brigittchen. Das macht denn unser Sorgenkind? Für Sie bin ich immer noch Frau Mirau, Herr Radatz. Merken Sie sich das? Nein, aber bitte nicht beleidigt sein. Kommen Sie, wir zwei trinken jetzt erstmal einen. Dabei lernt man sich gleich besser kennen. Hm? Ich trinke nicht und fassen Sie mich nicht an. Ist der wohl zu fein, wa? Oder ziehst du dich bei Markus auch so? Hm? Oh, der ist so. Sie sind mir zu betrunken, um mich weiter mit Ihnen zu unterhalten. Karl, du weißt, dass ich es nicht gern sehe, wenn du zu mir ins Büro kommst. Diesmal ist es wichtig, Frau Direktor. Die Mirau hackt was aus. Was soll das bedeuten? Sie hackt was aus? Ja, das ist so. Markus hat der Mirau irgendwie die Ohren vollgequasselt und jetzt will die damit an die Öffentlichkeit gehen, an eine Zeitung oder so. Kannst du dich nicht präziser ausdrücken? Was hat Markus der Mirau erzählt? Tja, da war was von geistiger Evolution die Rede und von kosmischem Bewusstsein und dass man die Menschen aufklären müsste und so. Also wenn Sie mich fragen, Frau Direktor, die spinnen. Schön. Was ist denn dann daran so wichtig, wenn die nur spinnen? Ja, also die Mira will den Zeitungen auch was von Markus' Abstammung aus einer Raumkapsel erzählen und dass er ein Mädchen sucht. Was? Das ist die, mit der er immer spricht, wenn er allein ist. Nicole heißt die. Herzlichen Glückwunsch, Frau Mirau. Ab heute sind Sie Dozentin. Ich verstehe nicht. Das wissen Sie gar nicht? Wir hatten Sie für einen Lehrstuhl an der School of Technology in Phoenix, Arizona vorgeschlagen. Heute ist die Ernennungsurkunde gekommen. Jetzt steht Ihnen eine fantastische Karriere offen, Frau Mirau. Aber... Eine gelungene Überraschung, was? Na, die haben Sie sich auch verdient. Wir waren immer sehr mit Ihrer Leistung zufrieden. Schade. Ich lasse Sie nicht gerne gehen, Frau Mirau. Ich will Ihnen andererseits aber auch keine Steine in den Weg legen. Leider gibt es da einen kleinen Wermutstropfen, wie meist bei solchen Gelegenheiten. Bitte, Frau Direktor, ich will nicht nach Amerika. Frau Mirau, ist Ihnen klar, was das bedeutet? Ja, vollkommen. Sehen Sie, ich kann Markus in der gegenwärtigen Situation unmöglich allein lassen. Er braucht mich. Das müssen Sie verstehen. Braucht er Sie oder brauchen Sie ihn? Ich weiß nicht, was Sie mit der Frage bezwecken. Oh, Sie weichen mir aus, Frau Mirau. Ich scheine mich leider in Ihnen getäuscht zu haben. Es spricht nicht gerade für Ihr pädagogisches Geschick, wenn Sie Ihre Schüler von sich abhängig machen. Es ist daher besser, wenn Sie ab sofort jeden direkten Kontakt zu Markus unterlassen. Das kann ich nicht. Oh, es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben. Sie können mir nicht verbieten. Oh, es gibt übergeordnete Zwänge, denen auch Sie sich zu beugen haben, Frau Mirau. Wenn Sie dazu nicht bereit sind, sehen wir uns leider gezwungen, Sie zu entlassen. Das können Sie nicht mit mir machen. Oh, doch, ich kann. Sogar fristlos. Wirklich ein Jammer, was Sie sich da eingebrockt haben. Glauben Sie, dass Sie bei der horrenden Arbeitslosigkeit woanders eine Stelle bekommen? Frau Direktor, ich kenne viele Interne aus dem Campus. Wenn Sie mir kündigen, dann sorge ich dafür, dass ein paar brisante Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Damit können Sie mir nicht drohen, Frau Mirau. Sie hatten doch sowieso vor, sich an die Presse zu verkaufen. Ich will einmal dahingestellt sein lassen, wie brisant Ihr angebliches Wissen tatsächlich ist. Sie sind sich aber hoffentlich darüber im Klaren, dass Sie mit einem Verkauf von Informationen aus dem Campus einen eklatanten Vertrauensbruch gegenüber Ihrem Arbeitgeber begehen. Aber bitte, unsere Anwälte werden schon wissen, was in einem solchen Fall zu tun ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass Sie sich damit nur schaden. Was habe ich schon zu verlieren? Ich verstehe Sie wirklich nicht, Frau Mirau. Da bietet man Ihnen die Chance Ihres Lebens und Sie lehnen ab. Und das nur wegen eines neurotischen Jungen, der in einer Traumwelt lebt. Warum wollen Sie unter allen Umständen verhindern, dass ich Markus weiterhin betreue? Das muss doch einen triftigen Grund haben. Das bilden Sie sich doch bloß ein, Frau Mirau. Wir hatten im Gegenteil Pläne mit Ihnen und Markus. Gerade weil Sie ein gutes Verhältnis zu dem Jungen haben. Aber das hat sich ja nun erledigt. Was waren das für Pläne? Tja... Sie wissen, dass der Junge eine telepathische Begabung besitzt. Und da hatten wir uns gedacht, dass Sie, wenn Sie Ihre Dozentenstelle in Phoenix angetreten haben, mit Markus auf telepathischem Wege in Kontakt treten. Ein Forschungsauftrag, wenn Sie so wollen, neben Ihrer sonstigen Tätigkeit. Gut dotiert natürlich. Sie bringen mich da in einen Gewissenskonflikt. Darf ich mir die Sache noch einmal überlegen? Markus? Hm? Hier ist ein Brief für dich. Hallo, wer kann mir schon schreiben? Brigitte Mirau. Aber die kommt doch gleich. Nein. Ist sie verhindert? Ja, gewissermaßen. Sag schon, Josef, was ist los? Brigitte Mirau ist versetzt worden. Versetzt? Was soll das heißen? Sie tritt eine Dozentenstelle in den USA an. In den USA? Warum hat sie mir nie davon erzählt? Ach, es kam alles sehr plötzlich. Sie hat selber nichts davon gewusst. Aber, also das verstehe ich nicht. Wann fliegt sie? Ja, sie ist schon unterwegs. Warum? Warum hat sie sich nicht verabschiedet? Es steht alles in dem Brief. Behalte den Brief, ich brauche ihn nicht mehr. Ach, sei nicht kindisch, Markus. Markus? Lass mich in Ruhe. Ich kann ja verstehen, dass du enttäuscht bist, mein Junge. Du verstehst gar nichts. Sie war der einzige Mensch. Ja? Ja, sprich weiter. Ach, nichts. Jetzt bleibt mir nur noch Nicole. Wer ist Nicole? Josef, ich habe nur noch einen einzigen Wunsch auf dieser Welt. Du musst Nicole für mich finden. Bitte. Sie ist meine Gedankenpartnerin. Wie stellst du dir das vor? Sie lebt in Frankreich. Wahrscheinlich in einer Art Heim. In Frankreich? Interessant. Ist das alles, was du von ihr weißt? Bis jetzt ja. Was glaubst du, wie viele Nicoles es in Frankreich gibt? Wie soll man da die richtige finden, wenn sie überhaupt existiert? Sie existiert, ich weiß es. Trotzdem, es ist aussichtslos. Versuch es wenigstens. Wie hat es Markus aufgenommen? Die Abreise von Frau Mira hat ihn ziemlich mitgenommen. Er sieht elend aus. Er isst nicht mehr richtig, er schläft schlecht. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um ihn. Ach, das legt sich mit der Zeit. Da bin ich mir nicht so sicher. Ich frage mich, ob es richtig war, das Vertrauensverhältnis zwischen Frau Mira und dem Jungen so abrupt zu zerstören. Aber es gab keine andere Wahl. Ihnen ist bekannt, dass die Frau mit ihrem Wissen um Markus an die Öffentlichkeit treten wollte. Und stellen Sie sich vor, was für Folgen das gehabt hätte. Sie hätte eine Massenhysterie auslösen können. Das Ergebnis unserer jahrelangen Forschung wäre in Gefahr gewesen. Wollen Sie das? Ach, natürlich nicht. Na bitte. Und dieser Forschungsauftrag für Frau Mirau? Ist eine Farce und dient nur der Beruhigung ihres Gewissens. Die bringt doch nie einen telepathischen Kontakt mit Markus zustande. Ja, und Markus? Was wird aus dem Jungen? Tun Sie was, um ihn abzulenken. Unternehmen Sie eine Reise mit ihm. In eines unserer Feriencamps zum Beispiel. Das wird Ihnen beiden gut tun. Mhm. An eine Reise hatte ich auch schon gedacht. Wohin? Nach Frankreich. Um diese Jahreszeit? Die Jahreszeit ist nicht so wichtig. Sondern? Ein Mädchen namens Nicole. Ist Markus von dieser fixen Idee immer noch besessen? Ich bin sicher, dass es keine fixe Idee ist. Frau Schöngau, was wissen Sie über Nicole? Nun gut. Irgendwann werden Sie es ja doch erfahren. Nicole ist Markus' Zwillingsschwester. Was? Geklont? Ja. Eine reine Prestigesache. Unsere französischen Kollegen wollten sich ihren eigenen Außerirdischen züchten. Sie wissen doch, wie die sind. Ja, warum haben Sie mir nie etwas davon erzählt? Manchmal ist es gut, wenn man nicht alles weiß. Ja, trotzdem wäre es besser gewesen, wenn ich es gewusst hätte. Wie hat sich diese Nicole denn entwickelt? Sie ist völlig in sich gekehrt und reagiert kaum auf ihr Umfeld. Ja, aber wie ist das möglich? Und sie müsste doch Markus ihrem Wesen nach täuschend ähnlich sein. Wahrscheinlich haben die Gentechniker bei ihr was verpfuscht. Wir müssen Markus und Nicole zusammenbringen. Nein, das halte ich nicht für besonders klug. Nicole würde es nichts nützen und Markus könnte einen Schock erleiden. Ja, ich könnte mir eher vorstellen, dass das Gegenteil eintritt. Nicole kommt aus ihrer Lethargie heraus und Markus gewinnt endlich wieder Freude am Leben. Das Risiko ist zu groß. Frau Schöngau, Sie machen sich keinen Begriff, wie es um Markus steht. Wenn wir ihn nicht mit Nicole zusammenbringen, ist das Risiko viel größer. Was wollen Sie damit sagen? Dass wir aus ihm nichts mehr herausbringen werden. Gut. Ich werde mit unseren französischen Kollegen sprechen. Bitte. Warum, Nicole? Was ist geschehen? Sie experimentieren mit mir. Sie geben mir Drogen. Sie wollen irgendetwas von mir wissen. Was, Nicole? Was wollen Sie von dir wissen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe überhaupt nicht, was mit mir vorgeht. Markus? Ja, ja, ich bin noch da, Nicole. Ich bin so einsam. Das bin ich auch, Nicole, das bin ich auch. Aber ich komme nach Frankreich. Ich verspreche es. Du musst nur noch ein bisschen Geduld haben. Lange halte ich es nicht mehr aus. Nur noch ein paar Tage, Nicole. Bald sind wir zusammen. Ich will diese Nicole sehen. Hey, wo steckt denn die kleine Maus? Oder hast du bloß wieder Selbstgespräche gehalten, ne? Verschwinde, Karl, du bist betrunken. Na und? Ich bin im betrunkenen Zustand immer noch besser drauf als du nüchtern. Ach so. Warum trinkst du eigentlich, Karl? Hast du Probleme? Vielleicht bist du gar nicht der Superman, für den du dich hältst. Vielleicht bist du nur stark, wenn du getrunken hast. Habe ich recht, Karl? Na, Kleiner, werd nicht frecher. Nicht mit mir, du. So Bürsche wie dich lass ich am ausgestreckten Arm verschnacken, du. Pass mal auf, du. Lass mich in Ruhe. Ich werde mich bei der Direktorin über dich beschweren. Das passt zu dir, du Feigling. Wenn du das tust, du, dann dreh ich dir das Gas ab. Ey, lass los. Du sollst mich loslassen. Bist du wahr? Jetzt kriegst du Schiss, wa? Nix mehr mit großer Klappe, hä? Kannst ja mal bitte, bitte machen. Willst du nicht? Spielst wohl den Helm, hä? Ich kann auch ein bisschen fester drücken, du. Wir hätten das da gleich um dein Leben winselt, hä? Hey! Meine! Stell dich nicht so an! Steh schon auf, Meine! Sag mal, was ist da mit dir los? Du! Mach keinen Scheiß! Markus! Oh, verdammt. Ich habe Sie rechtzeitig vor Radatz gewarnt, Frau Schöngau. Ich habe darum gebeten, dass er abgezogen wird, aber Sie haben darauf bestanden, dass er bleibt. Sie sind mitschuldig an Markus' Tod. Und das wird Konsequenzen haben. Welche? Ich werde die Polizei einschalten. Das werden Sie nicht. Oder wollen Sie unsere Arbeit gefährden? Was ist denn nach dem Tod des Jungen noch von unserer Arbeit übrig geblieben? Nichts. Sie gefährden die gesamte Raumfahrtforschung. Die polizeilichen Ermittlungen würden uns wochenlang negative Schlagzeilen in den Medien bringen und der öffentliche Druck könnte sogar dazu führen, dass unsere Mittel gekürzt werden. Wollen Sie das? Ihnen ist doch hoffentlich klar, dass Ihr Arbeitsplatz dann als erster wegfallen würde. Mir liegt nichts mehr an meiner Arbeit. Gut. Dann gehen Sie zur Polizei. Ich sehe Sie schon als Angeklagten vor Gericht stehen. Und wie die Presse sie fertig macht. Als skrupellosen Ehemann, der seine Frau in die Irrenanstalt getrieben hat. Und als gewissenlosen Wissenschaftler, der ein fremdes Kind zu Versuchszwecken missbraucht hat. Was meinen Sie? Wie viele Jahre würden Sie dafür kriegen? Aber man kann den gewaltsamen Tod des Jungen doch nicht vertuschen. Es war ein Unfall. Ja, das behauptet Radatz. Herr Brechtel, es geht hier primär nicht um den Tod des Jungen, sondern um weitaus größere Dinge. Es geht um den Erhalt der Menschheit und die Erforschung des Universums. Unsere Arbeit erfordert eine andere Denkweise als die Normalsterblicher. Und deshalb herrschen hier im Campus auch andere Gesetze. Es geht nicht darum, dass wir irgendetwas vertuschen, sondern darum, dass die Kontinuität der Forschung gewahrt bleibt. Ja, und Karl Radatz? Karl Radatz wird sich kaum selber belasten wollen. Er wird schweigen wie ein Grab. Ja, wo ist er? An einem sicheren Ort, das muss Ihnen genügen. Was? Sie lassen ihn einfach so davonkommen? Das habe ich nicht gesagt. Schöngau? Aus Frankreich? Ja, stellen Sie durch. Monsieur Clairon? Nicole? À quelle heure? Impossible. Impossible. Vraiment? Oui. Oui. Oui. Au revoir. Ist etwas mit Nicole? Sie ist tot. Tot? Was ist passiert? Das wissen unsere französischen Kollegen auch nicht so genau. Etwa um die gleiche Zeit, als Markus erwürgt worden ist, hat sich Nicole Augenzeugen zufolge plötzlich an den Hals gefasst. Unmittelbar darauf ist sie tot zusammengebrochen. Bei einer sofortigen Autopsie sind Würgemale an ihrem Hals festgestellt worden und tot durch Ersticken. Unglaublich. Ja. Und deshalb darf niemand die Wahrheit erfahren. Niemand. Hören Sie. Nicole? Nicole, ich weiß, dass du in meiner Nähe bist. Ich fühle es. Gib mir ein Zeichen, bitte. Markus? Was ist geschehen? Wir sind frei, Nicole. Endlich frei. Frei von der Materie und frei von den Menschen. Frei. Das ist schön. Die armen Menschen, Markus. Was wird aus ihnen? Vergiss sie, Nicole. Unsere Aufgabe ist erledigt. Die Menschheit hat keine Zukunft. Sie ist eine Nullvariante. Sie wird sich selbst zugrunde richten, ohne jemals das kosmische Prinzip zu begreifen. Wir können nichts für sie tun. Alle Bemühungen waren sinnlos. Und wir, Markus? Was wird aus uns? Wir machen uns auf die Suche nach unserem Zuhause. Es gibt viele Bewusstseinswelten, Markus. Meinst du, dass wir unser Zuhause finden werden? Bestimmt, Nicole. Ohne Körper sind wir grenzenlos. Aus einer anderen Welt.